بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alles nun gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und alles Allahs Barmherzigkeit und Segen seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und all denjenigen, die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung. Wir haben heute vor, zwei Kapitel zu behandeln, beziehungsweise eins ganz und das zweite zumindest anzufangen. Und zwar das erste Kapitel lautet die verbotenen oder die Zeiten, an denen es verboten ist zu beten. Und der Gesetzgeber hat bestimmte Zeiten uns verboten, dass wir darin zu beten, dass wir darin beten, und gemeint ist mit dem Gebet dasjenige, was wir als Salah bezeichnen im Arabischen. Denn wir wissen, liebe Geschwister, wenn wir von Gebet sprechen im Deutschen, dann kann es sich beziehen auf das Salah und kann sich auch beziehen auf Ad-Dua. Und was hier aber gemeint ist, das Salah. Und Salah haben wir definiert als bestimmte Aussagen und Handlungen, die mit dem Takbir anfangen und mit dem Taslim beendet werden. Also mit Allahu Akbar beginnen und mit Assalamu alaikum enden. Das ist das, was wir heute jetzt behandeln werden. Und wir haben darauf hingewiesen, was die Zeiten sind, an denen die Gebete zu verrichten sind, die verschiedenen Gebete. Und jetzt reden wir eben darüber, wann die Gebete verboten sind zu verrichten. Oder wann bestimmte Gebete verboten sind zu verrichten. Es gibt insgesamt fünf Zeiten. Es gibt fünf Zeiten, zu denen das Salah verboten ist. Die erste Zeit ist vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenaufgang. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكَعَتَيِ الْفَجْرُ. Wenn die Morgendämmerung begonnen hat, dann darf kein Gebet verrichtet werden, oder dann gibt es kein Gebet außer den beiden Raka'at von Al-Fajr. Und die beiden Raka'at von Al-Fajr gemeint ist die Sunna vor dem Fard-Salah. Denn des Öfteren findet man in der Sunna, dass das Fard-Salah als Salatus-Subh bezeichnet wird und die Fajr-Raka'at gemeint sind die zwei Raka'at vor dem Subh-Gebet. Also sollte man wissen, dass in den Hadithen werden die Gebete werden nicht immer nach den Bezeichnungen bezeichnet, wie wir sie alle kennen, sondern manchmal wird das Fajr-Gebet Subh verwendet oder Al-Ghadah oder für das Isha-Gebet Al-Atama oder anderes. Und den Hadith, den ich gerade eben erwähnt habe, der Hadith ist überliefert bei Imam Ahmad in seinem Musnad und bei Abu Dawud mindestens. Wenn dann, also das bedeutet praktisch, wenn der Muadzin zum Fajr-Gebet ruft, und zwar gemeint ist der zweite Adhan beim Fajr, dann darf nur noch, oder ist nur noch gesetzlich, dass man die zwei Raka'at vor dem Subh-Gebet verrichtet. Es gibt danach keine Sunna mehr, außer diesen zwei Raka'at. Und aufgrund dieses Hadithes und eines anderen Hadithes gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten, ob man freiwillig Gebete außer diesen zwei Raka'at noch verrichten darf, nachdem die Fajr-Zeit eingetroffen worden ist. Dieser Hadith weist darauf hin, dass man, sobald man den Adhan gehört hat, ist es verboten, irgendwas zu beten, außer den zwei Raka'at noch von Salat al-Fajr, also die zwei Sunnah-Gebete, Sunnah-Raka'at. Dieser Hadith ist der Beleg für die Gelehrten, die außer diesen zwei Raka'at nichts anderes erlaubt haben. Allerdings haben die Mehrheit der Gelehrten gesagt, dass man freiwillig Gebete verrichten darf. Denn wir haben beim letzten Mal gesprochen darüber, oder bei den letzten Malen haben wir über freiwillige Gebete gesprochen, über Nafila. Und wir haben gesagt, es gibt die Rawatib, das sind diejenigen, die zu festen Zeiten vorgeschrieben sind, festen Zeiten gesetzlich gemacht worden sind, vor und nach dem Fard. Dann haben wir gesagt, gibt es andere Nawafil, die zeitlich auch festgeschrieben sind, wie zum Beispiel das Duha-Gebet und so. Und dann haben wir gesagt, es gibt auch Mutlaq Nawafil, die man beten kann, wann man will und ist zeitlich mehr oder weniger uneingeschränkt. Und die Frage ist jetzt, du kommst in die Moschee und möchtest du hast zwei Rakaat schon gebetet vor dem Fajr, aber der Imam kommt zum Beispiel erst nach einer halben Stunde. Darfst du dann noch freiwillig andere Gebete verrichten? Nach der Mehrheit der Gelehrten ja. Und sie stützen sich auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte: فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ حَاضِرَةٌ مَشْهُودَةٌ فَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ. Sinngemäß bedeutet dieser Hadith übersetzt: Wenn du das Isha-Gebet verrichtet hast, dann bete ruhig. Denn das Gebet ist dann erlaubt. Ja. Wenn du dann das Subh-Gebet verrichtet hast, das Fard-Gebet, das Subh-Gebet, hier heißt es Subh, dann halt dich zurück vom Beten, also bete nicht. Und hier in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar gemacht, dass man nach dem Isha so lange beten kann und viel beten kann, wie man will. Aber nach dem Fard-Gebet von As-Subh soll man nicht mehr beten. Und dann ist natürlich auch die Zeit dann impliziert. Zeit ist auch beinhaltet zwischen dem Adhan von Fajr und der Iqama von Fajr. Und insofern darf man bei der Mehrheit der Gelehrten beten, solange, so viel man möchte. Ja? Und wir haben die Gelehrten geantwortet auf den anderen Hadith, wo er gesagt hat, wenn der Adhan oder wenn die Morgendämmerung begonnen hat, darf man nur zwei Raka'at Sunna beten. Und damit ist gemeint, es gibt nur diese Sunna, es gibt keine andere Sunna. Ansonsten, stell dir vor, am besten ist es doch, wenn du zu Hause den Adhan hörst, dann betest du deine Sunna zu Hause, weil das Gebet, die Sunna-Gebete zu Hause sind besser als die Sunna-Gebete in der Moschee. Und dann kommst du in die Moschee, und der Imam ist noch nicht da. Was machst du dann? Du darfst dich nicht direkt hinsetzen, sondern du musst erst zwei Rakaat beten. Und auch diese zwei Rakaat sind gesetzlich und widersprechen nicht also den Hadith. Ja. Dann gehen wir weiter. Die zweite Zeit, in der es verboten ist, Gebete zu verrichten, ist, wenn die Sonne aufgeht. Und zwar haben wir gesagt, wenn die Sonne aufgeht, etwa bis 10, 12, 15 Minuten darfst du dann keine Gebete verrichten. Also wenn steht auf dem Kalender, dass die Sonne um 7.15 Uhr morgens aufgeht, dann solltest du am besten nicht vor 7:30 weiter beten, wenn du beten möchtest. Oder dein Duha-Gebet verrichten. Denn das ist die Zeit, in der es absolut verboten ist, zu beten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Sonne aufgeht und untergeht zwischen zwei Hörnern eines Satans, eines Shaitan. Und deswegen die Mushrikin verneigen sich dann ihren falschen Göttern zu dieser Zeit. Und das ist auch das Gebet von also nicht von den Heuchlern direkt, aber noch die Heuchler, die beten auch in der verbotenen Zeit. Und zwar in der ersten Zeit, die wir gesagt haben. Die Heuchler, die beten in der verbotenen Zeit, und zwar wenn es nicht mehr eigentlich erlaubt ist, das Gebet so weit hinauszuschieben, dann verrichten sie schnell ihre Gebete, damit die Zeit nicht ausläuft. Und wenn das Gebet der Heuchler ist, was dann mit den Leuten, die gar nicht dieses Gebet zur richtigen Zeit verrichten? Ja? Also die zweite Zeit ist noch einmal, wenn die Sonne aufgeht, bis sie ungefähr 10, 15 Minuten lang aufgegangen ist. Die dritte Zeit ist, wenn die Sonne im Zenit steht. Das heißt, wenn die Sonne ganz oben ist. Und wie weiß man, dass die Sonne ganz oben steht? Wie wir wissen, wenn die Sonne aufgeht, dann haben Gegenstände einen Schatten. Und dieser Schatten wird immer kleiner. Und wenn irgendwann mal der Schatten nicht mehr kleiner wird, dann weiß man, dass die Sonne oben im Zenit steht. Wenn sie dann die Sonne nämlich wieder, dann, wenn dann die Sonne weitergeht und nicht mehr oben steht, sondern sich neigt ein bisschen Richtung Westen, dann wird der Schatten wieder größer Und das ist ja genau die Dhuhr-Zeit, wie wir schon besprochen haben. Insofern, also wie erkennt man diese verbotene Zeit, wenn der Schatten stehen bleibt? Und wie erkennt man es am Kalender? Das gleiche, man guckt 5 bis 10 bis 15 Minuten vor Dhuhr, da darf man keine Gebete verrichten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, im Hadith von Uqba ibn Amr, ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. عقبة بن عامر sagt, es gibt drei Zeiten, zu denen der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم uns verboten hat, zu diesen Zeiten zu beten oder dass wir in diesen Zeiten unsere Toten begraben. Erstens sagt er, wenn die Sonne aufgeht, bis sie hoch im Himmel steht, dann zur Mittagszeit, genau zur Mittagszeit, bis die Sonne sich neigt, und wenn die Sonne untergeht, bis sie, also wenn die Sonne sich zum Untergehen begibt, bis sie dann untergegangen ist. Der Hadith ist bei Muslim. Also haben wir jetzt drei Zeiten besprochen, und jetzt kommt die vierte Zeit. Die vierte Zeit ist das Asr-Gebet nach dem Asr-Gebet bis zum Sonnenuntergang. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, La salata ba'd al-fajri hatta tatlu' al-shams. Wa la salata ba'd al-asri hatta taghib al-shams. Kein Gebet wird verrichtet nach dem Fajr-Gebet, bis die Sonne aufgeht. Und kein Gebet wird verrichtet nach dem Asr-Gebet, bis die Sonne untergegangen ist. Die vierte Zeit ist, wenn die Sonne gerade untergeht, bis sie dann komplett untergegangen ist, bis die gesamte Scheibe, Sonnenscheibe nicht mehr gesehen werden kann. Also noch einmal zusammengefasst, im Hadith, den wir vorhin gesehen haben, sind drei Zeiten erwähnt und wir haben fünf Zeiten erwähnt. Es ist kein Widerspruch, es ist genau das Gleiche, nur wir haben die Zeiten anders eingeteilt. Nochmal, die Leute kennen meistens die Gebete als die verbotenen Zeiten als drei Zeiten, wenn die Sonne aufgeht, wenn die Sonne untergeht und zum Mittag. Und wir haben aber jetzt einfach unterschieden, weil die Hadithe darauf hinweisen, dass es fünf verschiedene Zeiten sind. Erstens nach dem Fajr, bis die Sonne aufgeht. Zweitens, wenn die Sonne aufgeht, bis sie oben steht. Drittens, wenn die Sonne im Zenit steht. Viertens, nach dem Asr bis Sonnenuntergang, und fünftens, wenn die Sonne gerade untergeht, bis sie auch untergegangen ist. Welchen Vorteil hat es, dass man die Zeiten genau so einteilt, wie wir es gemacht haben? Das werden wir gleich sehen, weil die Zeiten sind nicht immer, also die Zeit, wenn jemand beten würde, während die Sonne aufgeht, das ist viel schlimmer, als wenn jemand beten würde nach dem Fajr. Beziehungsweise für den einen Fall gibt es Erlaubnisse, für den anderen weniger. Was wollen wir damit sagen? Deswegen gehen wir jetzt ins Detail. Und wir sagen, dass zum Beispiel, wenn du dein Fard-Gebet verpasst hast, du hast es mit, wie heißt es, du wachst meinetwegen 15 Minuten vor Sonnenaufgang auf, dann musst du dein Gebet verrichten und du darfst nicht sagen, das ist eine verbotene Zeit und jetzt soll man eigentlich nicht beten, deswegen bete ich später. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, wer eine Raka'a erwischt, noch bevor die Sonne aufgeht, der hat das Fajr-Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Insofern, wovon wir geredet haben, ist, jemand, der hat Fajr gebetet und jetzt sagt er, ich möchte weiter beten. Sagen wir ihm nein. Nach dem Fajr, bleib sitzen, lies Koran, mach Dua, mach Dhikr, was du willst, aber jetzt darfst du keine freiwilligen Salah verrichten. Außer, wie wir erwähnt haben, wir brauchen nicht uns wiederholen, deswegen, also wir haben ja die Kapitel vorher alle behandelt, wenn man sein zwei Rakat von Fajr verpasst hat, darf man das nachholen, aber darüber haben wir schon gesprochen. Okay? Jetzt, also darf man die Fard-Gebete in diesen verbotenen Zeiten nachholen. Wie der eine Fall, den habe ich schon gesagt. Der zweite Fall, das gleiche gilt für das Asr-Gebet. Du hast dich zum Beispiel hingelegt und das Asr-Gebet fast verpasst und du wachst 10 Minuten auf, bevor die Sonne untergeht. In diesem Fall musst du dein Asr-Gebet verrichten, auch wenn es eine verbotene Zeit ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat gesagt, wer ein Raka'a erwischt, noch bevor die Sonne untergegangen ist, der hat das Asr-Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Und in einem anderen Hadith sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, wer ein Gebet verschlafen oder vergessen hat, der soll es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim und bei Abu Dawud und bei anderen. Ebenso, wenn man zum Beispiel nach Mekka geht und man macht Tawaf, dann ist es Sunnah, nach dem Tawaf zwei Raka'at zu verrichten hinter dem Maqam von Ibrahim a.s. Und es kann sein, dass du den Tawaf machst nach Asr oder den Tawaf beendest nach Asr oder nach dem Fajr-Gebet. Und dann darfst du auch deine zwei Raka'at verrichten von dem Tawaf. Und deswegen, ohne dass wir jetzt alle verschiedenen Gebete aufzählen, die man verrichten darf und nicht darf, sagen wir allgemein, wenn es eine Ursache gibt, wenn es einen Grund gibt, ein Gebet zu dieser Zeit zu verrichten, dann darfst du das Gebet auch zu der verbotenen Zeit verrichten. Wie zum Beispiel jemand, der nach dem Asr-Gebet in die Moschee geht, betet zwei Rak'at, bevor er sich hinsetzt. Und andere Beispiele, und deswegen, ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sind nur Beispiele. Ebenso, wenn du Istikhara machen willst, dein Istikhara-Gebet verrichten willst, da macht es nicht viel Sinn, in manchen Fällen, das Istikhara-Gebet zu sagen, ich bete es später, weil die Entscheidung, die du vielleicht treffen musst oder willst, die steht jetzt an. Also musst du dein Istikhara-Gebet jetzt verrichten, bevor du diese Tat begehst, die du vorhattest, zu begehen. Ja, und so weiter und so fort. Allerdings, liebe Geschwister, darf man nicht beten zu diesen drei verschiedenen Zeiten, die wir von den fünf erwähnt haben. Und zwar, erstens, wenn die Sonne gerade aufgeht, und zweitens, wenn die Sonne gerade untergeht, und drittens, wenn die Sonne genau oben steht im Zenit. Auch wenn du in diesen Zeiten in die Moschee kommst, betest du nicht. Und du betest auch keine Gebete zu diesen Zeiten, weil das sind genau die Zeiten, an denen die Mushrikin ihren Shaitan anbeten. Und wenn du zu dieser Zeit betest, auch mit guter Absicht, dann gleichst du ihnen. Und wir wissen bei At-Tashabbuh, bei dem Gleichen von anderen Menschen, da spielt die Absicht keine große Rolle mehr. Also, weil manche Leute sagen, ich habe doch gar nicht die Absicht, habe doch gar nicht die Niyyah, dem Kuffar nachzumachen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wenn man dich sieht, denkt man, du bist einer von ihnen. Und deswegen spielt die Absicht in diesem Fall keine große Rolle. Und deswegen, liebe Geschwister, in diesen drei Zeiten betet man gar nicht. Überhaupt nicht. Solltest du also in die Moschee kommen, zu dieser Zeit, entweder setzt du dich hin und betest nicht, oder du wartest, bis diese Zeit vorbei ist. Es sind ja sowieso nur 5 oder 10 Minuten und dann betest du erst danach dein Gebet. Und so viel zu diesem Kapitel, liebe Geschwister. Und sollte es danach noch irgendwelche Fragen geben, können wir danach noch weiter darauf eingehen. Aber inshallah ist es mehr oder weniger klar. Dann fangen wir mit dem neuen Kapitel an. Und zwar geht es um Wujubu Salati al-Jama'ati wa Fadliha. Es geht um die Tatsache, dass das Gemeinschaftsgebet Pflicht ist. Und es geht um die Vorzüglichkeit des Gemeinschaftsgebets. Das ist ein großes Kapitel oder ein wichtiges Kapitel, wo es auch um den Imam geht und wie der Imam verrichtet, die Gemeinschaftsgebet verrichtet wird und so weiter und so fort. Deswegen beginnen wir heute damit. Aber ich glaube nicht, dass wir heute damit fertig werden. Das ist auch nicht so schlimm. Und wir sagen, bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Sitzung segnet, dass das Gemeinschaftsgebet gehört zu denjenigen Sha'air des Islam. Wenn man von Sha'air spricht, dann meint man das sind diejenigen Gottesdienste der Muslime oder Handlungs- oder Kulthandlungen der Muslime, durch die man erkennt, dass der Islam vorhanden ist. Wie zum Beispiel der Adhan. Ja? Wenn der Adhan nicht da ist, dann ist ein Zeichen, dass diese Menschen keine Muslime sind. Und wenn das Gemeinschaftsgebet nicht verrichtet wird, ist es auch ein Zeichen, dass da keine Muslime sind. Das Gemeinschaftsgebet in der Moschee, darüber sind sich die Gelehrten einig, darüber, dass es zu den besten Taten gehört. Und dass es zu den besten Arten gehört, wie man Allah subhanahu wa ta'ala zeigen kann, dass man sein Wohlgefallen anstrebt. Und es ist vielleicht auch die am deutlichsten erkennbare Sha'ira. Und zwar, dass man sieht, dass der Islam also vorhanden ist. Weil das geschieht ja 5-mal pro Tag. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Gemeinschaftsgebet gesetzlich gemacht für seine Umma zu bestimmten Zeiten, die wir schon kennengelernt haben. Und dazu gehören die 5 Gebete, aber auch andere Gebete, wie wir schon kennengelernt haben. Wie wir gesagt haben, das Eid-Gebet nach der richtigeren Ansicht ist auch also Wajib in der Moschee oder mit den Muslimen zu verrichten. Wie dem auch sei, es gibt Pflichten oder es gibt Gebete, die die Muslime 2-mal jährlich verrichten, wie das die beiden Eid-Gebete. Und da gibt es Pflichtgebete, die die Muslime in der Gemeinschaft verrichten, die nur 1-mal wöchentlich stattfinden, wie das Jum'a-Gebet. Und dann gibt es diejenigen Gebete, die täglich stattfinden, zwar 5-mal pro Tag, die 5 Fara'id. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diese 5 Gebete gesetzlich gemacht, dass wir sie in der Moschee verrichten? Es gibt dafür verschiedene Weisheiten. Eine von den Weisheiten ist, dass die unwissenden Menschen unter den Muslimen dazu lernen. Denn man geht ja nicht immer von sich selbst aus, man geht auch von anderen Leuten aus, die gerade in den Islam eintreten. Oder meistens Leute, die noch nicht viel Wissen haben, die dann von der Gemeinschaft lernen. Denn ich bin sicher, auch wenn es für uns unbewusst ist, aber vieles haben wir vom Islam gelernt, dadurch, dass wir andere Menschen sehen, dass sie es einfach tun. Dann gibt es noch viele andere Gründe, und zwar, warum wir das Gemeinschaft in der Moschee verrichten, damit die Herzen sich vereinen, damit man sich kennenlernt, damit man sich gegenseitig etwas Gutes tut, damit man sich damit die Muslime sich untereinander kümmern oder umeinander kümmern, damit man weiß, wenn jemand krank ist, damit man weiß, wenn jemand stirbt oder jemand gestorben ist, wenn jemand um Hilfe bittet, dann hat er eine Möglichkeit, um Hilfe zu beten oder zu bitten. Es ist ein Zeichen der Stärke der Muslime. Es ist eine Art, wie die Muslime denjenigen, die den Muslimen gegenüber feindlich gesinnt sind, sie provozieren, weil sie sehen, dass die Muslime stark sind und zueinander halten. Es ist eine Möglichkeit, dem Shaitan zu verdrängen unter den Reihen der Muslime. Es ist eine Möglichkeit, die Feindseligkeit unter den Muslimen selbst wegzunehmen, dass die Muslime untereinander, wenn sie eine schlechte Beziehung haben, diese Beziehung verbessern, dass man den Hass von den Herzen rausnimmt. Und dementsprechend sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Unterscheidet euch nicht, denn wenn ihr euch unterscheidet äußerlich, dann werden sich auch eure Herzen unterscheiden. Und deswegen ist ein Grund, warum man in den Reihen, wenn man steht, dass die Leute alle in den Reihen gerade sind und einander gleichen. Und nicht die Leute sich unterscheiden, einer steht vorne, einer steht hinten oder was ähnliches. Dann zu den gewaltigen Vorteilen des Gemeinschaftsgebets gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung vervielfacht für denjenigen, der in der Gemeinschaft betet. Und man spornt sich auch gegenseitig an, Gutes zu tun. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam im Hadith bei Bukhari und bei Muslim: Salatul Jama'a tafduru ala Salatul Fadhi bi 27 Daraja. Das Gemeinschaftsgebet ist um 27 Stufen besser als das Gebet, was man alleine verrichtet. Und in einer anderen Version sagt er, 25 Stufen besser als das Gebet, was man alleine verrichtet. Manche Gelehrte haben gesagt, 27 Stufen deshalb, weil man, wenn man es von Anfang an mitkriegt, das Gebet. Und 25, wenn man zum Beispiel nur eine Raka'a mitgekriegt hat. Und andere haben gesagt, es kommt darauf an, wie viel Khushu' man hat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Nachdem wir kennengelernt haben, durch die Beweise und durch die Weisheiten, dass das Salatul Jama'a, das Gemeinschaftsgebet, gesetzlich ist, Mashru', wollen wir jetzt darüber sprechen, ob das Gemeinschaftsgebet Pflicht ist. Und wenn ja, für wen? Zunächst einmal sagen wir das Urteil, und zwar das Gemeinschaftsgebet ist für die Männer Pflicht. Und zwar egal, ob sie auf Reise sind oder sesshaft sind, nach einigen Gelehrten. Denn wenn sie sesshaft sind, betrachten wir erstmal diesen Fall, ist nach einigen Gelehrten ist das Jama'a-Gebet für sie Fard und Pflicht. Und die Mehrheit der Gelehrten und die Mehrheit der Hanafiya und Shafi'iya und Malikiya sagen, dass das Gemeinschaftsgebet Sunna ist und kein Wajib ist. Und manche von ihnen sagen, es ist Fardu Kifaya. Manche müssen es verrichten, und wenn manche es tun, dann brauchen die anderen es auch nicht mehr tun. Wie dem auch sei, die richtigere Ansicht ist, dass es Pflicht ist. Und was ist der Beleg derjenigen, die gesagt haben, dass es nicht Pflicht ist? Es gibt mehrere Belege. Und unter anderem stützen sie sich darauf, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Gemeinschaftsgebet ist um 27 Stufen besser als das Gebet, was man alleine verrichtet. Und wenn sie sagen, wenn das eine Gebet besser ist als das andere, das heißt noch nicht, dass es Pflicht ist. Und es gibt noch andere Belege, die aber nicht eindeutig sind, die nicht eindeutig darauf hinweisen, sondern worauf der Koran hinweist und auch die Sunna des Propheten hinweist, ist, dass die Jama'a-Gebete Pflicht sind. Für jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen Mann, Muslim. Egal, ob die Muslime sich im Angstzustand befinden oder ob die Muslime sich in Sicherheit befinden. Und der Beweis dafür ist vielerlei. Einer davon ist, dass die Moscheen genau dafür gebaut worden sind, damit das Gebet dort verrichtet wird. Und deswegen hat jeder Moschee einen Imam. Und deswegen gibt es für jeden Moschee einen Muadzin, der zu jedem Gebet ruft, Hayya ala salah, Hayya ala al-Falah, kommt auf zum Gebet, kommt auf zum Heil. Was für einen Sinn macht es, wenn er die Leute zum Gebet ruft und die Leute dann nicht kommen? Das ist ein logischer Beweis. Ein Textbeweis ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß über das Gebet im Falle der Angst, und zwar wenn die Muslime unterwegs sind und die Angst haben, dass der Feind sie jederzeit angreifen könnte, darüber sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn du dich unter ihnen befindest und dann zum Gebet das Gebet dann angefangen hast zu beten oder das Gebet begonnen hat, dann soll eine Gruppe von ihnen, von den Muslimen, sich mit dir einreihen oder mit dir beten. Und dieser Hadith oder diese Ayah, Vers 102 von Surah Nisa, da beschreibt uns Allah subhanahu wa ta'ala eine Form, wie das Gebet im Falle der Angst verrichtet wird. Und wenn im Falle einer Angst das Fardgebet erstens verkürzt wird und zweitens im Gemeinschaftsgebet verrichtet wird, dann ist es ein klarer Beweis dafür, dass wenn man sich nicht in Angst befindet, sondern wenn man in Sicherheit sich befindet, dass man dann erst recht das Gebet in Gemeinschaft verrichten muss. Dann stellt euch vor, eine Form des Angstgebetes zu verrichten, ist wie die, das im Koran erwähnt, wie es im Koran erwähnt ist, und zwar, dass das Fardgebet sowieso nur 2 Raka'at verrichtet wird. Und dann verrichtet man mit dem Imam, die Hälfte der Gruppe verrichtet mit dem Imam 1 Raka'a, und dann verrichten sie alleine 2. Um das jetzt ins Detail zu gehen. Und dann kommt dann die nächste und verrichtet mit dem Imam 1 Raka'a und verrichtet dann 2. All dies, damit die andere Gruppe sich auf den Feind konzentriert, falls er angreift, und die andere Gruppe in Ruhe ihr Gebet verrichten kann. Also dies ist im Falle, wenn man Angst hat, angegriffen zu werden. Da hat Allah subhanahu wa ta'ala es zur Pflicht gemacht, dass sie in der Gemeinschaft das Gebet verrichten. Und da hat es ihnen nicht erlaubt, im Angstzustand das Gebet alleine zu verrichten. Wie dem auch sei, warum habe ich gesagt, dass auch in dieser Aya ein Beweis oder ein Hinweis die Tatsache ist, dass man nur 2 Raka'at betet? Warum? Weil, wenn man 2 Raka'at betet, das heißt, man lässt Fara'id weg und Wajibat weg und Sunan auch sowieso weg, nur damit man in der Gemeinschaft das Gebet verrichtet. Welche Fara'id lässt man weg? Man lässt ganze 2 Raka'at weg. Da sind Fara'id drin, da sind Wajibat und da sind Sunan drin. Wie dem auch sei, es gibt noch andere Textbeweise, die noch deutlicher darauf hinweisen. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, im Hadith von Abu Huraira, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Diejenigen Gebete, die den Heuchlern am schwierigsten fallen, sind das Isha-Gebet und das Fajr-Gebet. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Und wenn sie wüssten, was es für sie an Belohnung geben würde, wenn sie zum Gebet kommen würden, zum Fajr und zum Isha-Gebet, dann würden sie dorthin kommen, selbst wenn sie kriechen müssten. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامْ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُوا مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حَزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. Sagt der Gesandte Allah SWT, und ich hatte vor, einen Menschen anzuordnen, dass er das Gebet leiten soll. Dass er schon mal anfangen soll zu beten als Imam. Und dann gehe ich zu denjenigen Menschen, die nicht zum Gebet gekommen sind, und nehme mit mir Männer mit, die alle Holz mit sich tragen. Und dann gehen wir zu denjenigen, die also das Gebet nicht mitverrichten, und dann verbrenne ich ihre Häuser. Und dieser Hadith, wenn es keine Pflicht wäre, das Gemeinschaftsgebet zu verrichten in der Moschee, dann würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute nicht als Heuchler bezeichnen, als Munafiqin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam würde auch schon gar nicht ihre Häuser niederbrennen. Und wenn jemand fragt, warum hat er es dann nicht getan, die Antwort ist ganz klar, weil zu Hause sich Menschen meistens befinden, die nicht das Gebet verrichten müssen in der Gemeinschaft, in der Moschee. Und zwar Frauen und ihre Kinder. Oder vielleicht auch sehr alte Leute oder Schwache oder Kranke. Na. Des Weiteren, liebe Geschwister, jetzt haben wir gesprochen darüber, oder machen wir das noch zu Ende, im Sahih Muslim ist überliefert, dass ein blinder Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam kam. Und er sagte, ja, Rasulallah, o Gesandte Allahs, leysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Ich habe niemanden, der mich zur Moschee führt. Und dann hat er von ihm verlangt, der blinde Mann hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, dass er ihm erlaubt, zu Hause das Gebet zu verrichten. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das erst erlaubt und hat sich dann umgedreht und wollte gehen. Und dann hat er ihn nochmal gerufen und hat ihn gefragt, sag mal, hörst du den Adhan, den Nida, den Gebetsruf? Und dann sagt er, ja, den höre ich. Und dann sagt der Prophet, dann musst du diesem Adhan antworten. Das heißt, ihm Folge leisten. Weil der Muadhin sagt, Hayya ala Salah, komm zum Gebet. Das heißt, musst du dem Folge leisten. Also musst du zum Gebet kommen. Und in diesem Hadith lernen wir kennen, dass das Gemeinschaftsgebet für wen Pflicht ist? Für diejenigen, die den Adhan hören können. Und was ist damit gemeint, für diejenigen, die den Adhan hören können? Darüber haben natürlich die Gelehrten ausführlich gesprochen. Und gemeint ist natürlich nicht genau gemeint, dass jemand etwas hören kann, nicht hören kann. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, manche Leute sind taub oder möge Allah uns davor bewahren. Oder manche Leute oder manchen Ländern, wie hier, ist der Adhan gar nicht nach außen gesagt. Oder andersherum, in manchen Ländern wird der Adhan mit dem Mikrofon gemacht, mit Lautsprechern. Und dann kommt der Adhan ja viel weiter. Wir hören heutzutage sogar den Adhan von Mekka. Und aus diesen Gründen geht es nicht darum, dass man den Adhan tatsächlich hört, sondern es geht darum, dass man sich in der Gegend der Moschee befindet. Das heißt, wenn man sich in der Nähe der Moschee befindet, dann muss man das Gebet in der Moschee verrichten. Ansonsten ist es für einen Sunnah und besser. Und wie weiß man, ob man sich in der Nähe befindet oder nicht? Ganz einfach, die Gelehrten haben gesagt, wenn es jemanden, denn früher, wie wurde der Adhan gemacht? Man hat sich irgendwo hochgestellt, am besten auf das Dach der Moschee, und dann hat man den Adhan gemacht mit lauter Stimme. Hat man zum Gebet gerufen. Wenn jemand das heutzutage machen würde, schätzt du ab, ob du, wo du wohnst, den Adhan hören würdest? Wenn ja, und das ist eine Sache zwischen dir und Allah, dann ist das Gebet für dich Pflicht. Und die Gelehrten haben auch gesagt, es geht darum, dass nicht wie heutzutage oft der Fall ist, dass nebenan eine Fabrik arbeitet und dann Autos umherfahren und so. Nein, sondern gemeint ist natürlich, wenn es keinen Sturm gibt und keinen Regen gibt und keine Geräusche gibt und keinen starken Wind gibt, nichts, sondern nur man hört eigentlich nur den Muadhin und dann guckt man, wie weit sein Ton reicht. Dann ist es Pflicht für einen, das Gebet in der Moschee zu verrichten. Und was auch darauf hinweist, liebe Geschwister, dass das Gebet in der Moschee zu verrichten Pflicht ist, ist die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Und ihr wisst ja, das Tolle ist, wenn wir die Aussage von den Sahaba haben, das ist ja dann wissen wir, wie haben die Sahaba diese Texte verstanden. Dann haben wir noch mehr Sicherheit. Ja? Abdullah ibn sagt, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, unser einer hat niemals zu Hause gebetet, sinngemäß sagt er. Ja? Niemals hat jemand von uns nicht in der Moschee gebetet. Es sei denn, es war jemand, von dem wir genau wussten, der war ein Heuchler. Und dann sagte er, es ist auch passiert, dass jemand, wenn er krank war oder es für ihn schwer fiel, in die Moschee zu kommen, hat man ihn sogar zwischen zwei Leuten gestützt. Sie haben ihn festgehalten, zwischen zwei Leuten gestützt, sodass er in der Reihe stehen konnte, weil er für ihn anstrengend war. Aber er wusste, diese Person wusste, wie wertvoll dieses Gebet ist. Unabhängig davon, ob er muss oder nicht muss. Das ist nämlich unser Problem immer. Wir reden immer von Wajib und Sunnah und so. Manchmal denkt man sich, es ist fast besser, dass man gar nicht von dieser Teilung spricht, weil die Leute, sobald sie hören, eine Sache ist Sunnah, dann machen sie es nicht mehr. Deswegen ist es fast besser, dass wir einfach nur den Hadith lesen und unabhängig davon, ob wir es machen müssen oder nicht machen müssen. Dieser Hadith in Abdullah ibn Mas'ud ist auch ein kleiner Beweis, dass man also, und er sagte in seiner bekannten Aussage, dass das Verrichten des Fardgebets in den Moscheen oder dort, wo der Adhan ausgerufen wird, gehört zur Rechtleitung, zur Huda. Und wenn man das nicht macht, dann geht man in die Irreleitung, in Abdallah. Ja. Dann, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, Yadullahi, er sagt, inna Allah ta'ala la yajma'u ummati ala dalala wa yadullahi ala al-jama'a. Das heißt, Allah, der Erhabene, wird niemals zulassen, dass meine Gemeinde sich auf einem Irrweg befindet, allesamt, zusammen gleichzeitig etwas Falsches machen. Das ist der Beweis, warum es Ijma' also rechtlich ist. Und dann sagte er, und Allahs Hand ist mit der Gemeinschaft. Und es gibt eine Überlieferung, die ist allerdings daif, nur damit wir sie wissen, auch mal, falls jemand über den Weg läuft, wird dies bekannt. Und zwar Ibn Abbas radiallahu anhu, zumindest der Isnad ist da'if. Ibn Abbas radiallahu anhu wurde gefragt über jemanden, der nachts betet und tagsüber fastet, aber nicht zum Gemeinschaftsgebet kommt. Und dann sagt er, huwa fin nar, er ist in der Hölle. Also ich sage, diesen Hadith ist nicht da'if, aber das Urteil, Allah weiß am besten, wie er jemanden behandelt, der ein Fardgebet nicht verrichtet oder nicht in der Gemeinschaft verrichtet, was für ihn auch wiederum Fard ist. Wissen wir nicht, wie Allah das behandelt, darüber richten wird. Wallahu a'lam. Natürlich die Personen, die nicht am Gemeinschaftsgebet teilnehmen müssen, über die werden wir im Einzelnen sprechen. Jetzt haben wir nur allgemein gesprochen, wer muss, und dann werden wir gleich nochmal sehen, wer nicht muss. Dann, liebe Geschwister, haben wir gesagt ganz am Anfang, dass das Jama'a-Gebet Fard ist für wen? Für die Sesshaften. Und was ist mit demjenigen, der sich auf einer Reise befindet? Darüber gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Das heißt, angenommen, du bist Musafir auf einer Reise und du bist irgendwo und du hörst den Adhan. Musst du dann das Gemeinschaftsgebet mit den Leuten verrichten oder nicht? Die erste Ansicht ist, dass du das Gemeinschaftsgebet mit den Leuten verrichten musst. Warum? Weil die Hadithe, die wir erwähnt haben, schließen den Musafir nicht aus. Und ebenso das Angstgebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verrichtet hat mit den Sahaba, war ja, wann war das? Auf Reisen war das. Im Dschihad. Und wenn es im Dschihad auf Reisen Pflicht war, das ist ja das Gemeinschaftsgebet, von dem wir gerade sprechen, dann ist es für denjenigen, der nicht auf Reise ist, dann ist es für denjenigen, der sich nicht im Angstzustand befindet, erst recht eine Pflicht. Und die zweite Ansicht ist, dass das Gemeinschaftsgebet, Salatul Jama'a, für den Reisenden kein Fard ist, nicht Pflicht ist. Sondern er darf es zu Hause beten. Also da, wo er natürlich nicht sein Zuhause, weil er auf Reise ist, aber da, wo er sich niedergelassen hat. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Laysa ala al-musafiri jumu'ah. Laysa ala al-musafiri jumu'ah. Das heißt, der Reisende muss kein Freitagsgebet verrichten. Und wir wissen natürlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals auf Reise ein Jumu'ah-Gebet verrichtet hat. Und der beste Beweis war, als er im Hajj war. War auch der Freitag dabei und hat trotzdem das Freitagsgebet nicht verrichtet. Und wenn das Freitagsgebet schon keine Pflicht ist, dann, und das Freitagsgebet ist eines von diesen fünf Gebeten, weil es ersetzt ja das Dhuhr-Gebet. Wenn das Freitagsgebet schon keine Fard ist, in der Gemeinschaft zu verrichten, dann die anderen Gebete erst recht nicht. Aber diese Ansicht sagt auch, dass man, wenn man in der Gemeinschaft ist, mit Reisenden, wie eine Reisegruppe ist, dann muss man in der Gemeinschaft das Gebet verrichten. Aber nicht in der Moschee, da wo der Adhan erklingt oder ertönt. Diese zwei Ansichten, ich denke, die sind klar. Sheikh Al-Albani sagt über den Hadith, also Laysa ala al-Musafir Jum'ah, dass der Hadith ist authentisch, weil er ist zwar überliefert worden über einige Überlieferungswege, die schwach sind, aber sie stärken sich gegenseitig. Dann, liebe Geschwister, nachdem wir darüber gesprochen haben, dass das Gemeinschaftsgebet Pflicht ist, allgemein gesehen, gucken wir, welche Personen davon ausgenommen werden. Es gibt in der Sunna einige Personen, die genannt sind, also die wortwörtlich genannt worden sind, dass sie das Gemeinschaftsgebet nicht verrichten müssen. Und es gibt andere Personen, die beim Gemeinschaftsgebet nicht mitmachen müssen, die allerdings nicht explizit erwähnt worden sind. Also es gibt bestimmte Gründe. Zu den Gründen gehört, dass man krank ist. Und gemeint ist mit einer Krankheit hier, eine Krankheit, nicht irgendwelche, sondern eine Krankheit, bei der es anstrengend wäre, in die Moschee zu kommen. Wie wenn jemand stark erkältet ist. Aber nicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel sich den Finger gebrochen hat. Wenn er den Finger gebrochen hat, und da hat sein Gips drauf. Warum, was hält ihn davon ab, in die Moschee zu kommen? Das ist also kein Grund. Ja? Anders wäre es, wenn jemand seinen Fuß gebrochen hat. Er kann dann nicht mehr in die Moschee laufen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Wenn der Diener Allahs krank wird oder auf Reise geht, dann bekommt er genau die gleiche Belohnung, wie wenn er gesund wäre und nicht auf Reise wäre, sesshaft wäre. Und wir wissen, wenn man krank ist, normalerweise kann man nicht mehr so viele Gebete verrichten, wie wenn man gesund war. Und trotzdem wird Allah dir die genau gleiche Belohnung geben, obwohl du es nicht gemacht hast. Wenn du also immer daran dich gewöhnst, vor dem Fajr 2 Rak'at zu beten und vor dem Dhuhr und nach dem Dhuhr und die ganzen Rawatib zu beten, und du bist eines Tages krank und du bist ein Jahr lang krank und du betest jeden Tag dann nur noch 5 Fara'id und keine Sunnan mehr, trotzdem wird Allah subhanahu wa ta'ala dir die Belohnung geben, als hättest du vor jedem Fardgebet deine Sunnah verrichtet oder nach jedem Fard. Und das ist eine große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und das ist ein und wir wissen, dass die Krankheit ist ein Grund dafür, dass man natürlich nicht in die Moschee kommen kann. Das ist klar. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ein zweiter Grund, wenn man Angst um sein Vermögen hat. Man hat Angst, wenn man von diesem Ort weggeht, dass dieses Vermögen gestohlen werden könnte. Und das muss natürlich eine Angst sein, die Wirklichkeit hat und nicht eine ersponnene Angst. Denn Angst hat man irgendwie immer, dass das Geld weggeht. Aber wenn die Tür zu ist, dann passiert normalerweise nichts. Oder man hat Angst um eine Person. Angenommen, du hast eine kranke Person zu Hause, die du nicht allein lassen kannst. Ja. Oder du bist bei einer Person und die ist gerade am Sterben. Dann bleibst du auch bei ihr. Denn du hast Angst, dass die Person stirbt und du bist dann nicht da, nicht dabei. Oder wenn jemand, zum Beispiel, du hast Schulden bei jemandem und diese Person ist dir auf dem Nacken. Die ganze Zeit ist die hinterher und sagt dir, du musst deine Schulden begleichen, und wenn du in die Moschee kommst, dann bedrängt sie sich auch vor den Leuten und sagt dir, dass du, warum begleichst du nicht deine Schulden endlich und so weiter und so fort. Oder wenn man Knoblauch oder Zwiebel gegessen hat, die man nicht vorher gut gekocht hat. Denn ihr wisst ja, dass der Professor dann gesagt hat, also er hat gesagt, dass man kein Knoblauch, kein Zwiebel essen soll oder Schnittlauch. Und dann sagt er, فَإِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ أَكِلِيهِمَا, also wenn ihr sie unbedingt essen müsst, dann فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا, dann solltet ihr sie so kochen, dass der Geruch weggeht. Oder wenn es regnet draußen und man nicht also geschützt in die Moschee kommen kann. Und gemeint ist damit, manche Leute, die wohnen also über der Moschee, und dann können sie natürlich runterkommen, die Treppe. Aber wir reden von Leuten, die dann im Regen kommen müssen. Oder es schneit, oder Glatteis, oder es ist für einen eine sehr starke Anstrengung. Und hier seht ihr, liebe Geschwister, es gibt Dinge, die sind relativ, und Dinge, die sind eindeutig. Eindeutig wie jemand, der hat sein rechtes Bein gebrochen. Und weniger eindeutig, nicht eindeutig, ist große Anstrengung. Was heißt große Anstrengung? Wenn jemand zum Beispiel beim Laufen Schmerzen hat und es ist für ihn eine Anstrengung, das ist vielleicht, ich kann den Schmerz aushalten ohne Probleme und anderer kann den Schmerz nicht aushalten. Das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala dir überlässt, und du musst Allah fürchten, soweit du kannst, und Allah weiß am besten, was in deinem Herzen ist. Und da kann dir niemand sagen, du darfst oder du darfst nicht, sondern du weißt am besten Bescheid. Du musst halt nur wissen, dass wenn du zu Hause bleibst und Allah dich fragen wird, warum bist du zu Hause geblieben, wenn du dann ihm sagen kannst, eine gute Antwort hast, dann ist okay. Du musst halt nur wissen, weil du wirst für jede Sache gefragt werden, warum du sie gemacht hast. Wenn du ein Argument hast, Alhamdulillah, dann ist es eine Erlaubnis von Allah, und Allah liebt es, dass man seine Erlaubnisse in Anspruch nimmt. Aber umgekehrt ist es ein Problem, wenn ich hätte kommen können, aber ich habe nicht gekommen, weil ich zu faul war. Ja, das ist natürlich nicht gemeint. Ja. Ja, liebe Geschwister, Was ist aber, wenn man jetzt zu Hause betet, obwohl man hätte in der Moschee beten müssen? Darunter gibt es zwei Ansichten von Gelehrten. Die einen, also von denjenigen, die gesagt haben, dass es Fard ist natürlich. Die einen haben gesagt, wenn man zu Hause betet, dann ist das Gebet ungültig. Als hätte man nicht gebetet. Und die anderen, die Mehrheit, sagen, dass das Gebet gültig ist. Aber man erhält natürlich nicht die Belohnung, die Allah für einen in der Gemeinschaft vorgesehen hat. Und man begeht eine Sünde, für die Allah subhanahu wa ta'ala einen zur Rechenschaft ziehen kann. Davon abgesehen natürlich die ganze Belohnung, die er verpasst. Also, weil ihr wisst ja, wenn man Wudu macht und dann in die Moschee kommt. Übrigens, ihr wisst ja, wenn man Wudu macht und dann in die Moschee kommt, und um das Fardgebet zu verrichten, und dann sieht man, die Leute haben schon gebetet. Und man hat natürlich nicht absichtlich gemacht. Dann bekommt man genau die gleiche Belohnung, als hätte man mit der Jama'a mitgebetet. Alhamdulillah. Und darum geht es ja. Es geht ja um die Belohnung am Endeffekt. Wie dem auch sei, liebe Geschwister, machen wir bei diesem Punkt Stopp und erwähnen noch eine Sache, und zwar auch ein Grund, dass man nicht direkt zum Gemeinschaftsgebet geht, ist, wie im Hadith erwähnt, wenn gerade das Gebet jetzt anfängt und man muss dringend sein Geschäft verrichten. Dann macht man erst sein Geschäft, macht Wudu, und dann kommt man und betet man den Rest mit, wenn das Gebet noch nicht zu Ende war. Oder wenn man hungrig ist und das Essen gerade serviert wird, ausgerechnet zu der Zeit, dann darf man auch mit dem Essen erst beginnen, dann seinen Hunger stillen und dann betet man den Rest des Gebetes mit, soweit man noch was davon erreicht. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Und danach machen wir inshallah beim nächsten Mal machen wir dieses Kapitel weiter, weil das ist noch lange nicht zu Ende.